vielleicht ihr beide nochmal versuchen, also deinen Koschkas ökonomiekritischen Aspekt mit deiner geschichtstheoretischen Perspektive nochmal zusammenzubringen. Also gibt es Überschneidung? Also, wir haben das Gefühl, dass wir uns ganz gut ergänzen, aber wir sprechen eben, ich weiß nicht, wie man das, haben wir das vorher auch gedacht, wie diese beiden Ebenen genannt werden können, auf denen wir sprechen. Also meine würde ich halt nennen sozusagen Subjektkritik oder es halt ein subjektkritischer Zugang. Und also ich habe ja das mit dem Marx sozusagen nur so am Rande mit reingebracht, weil sich das bei den Passagen mit Emil, wo es um Arbeit und Arbeitskraft des Proletariats und Arbeitskraft / Subjektivität geistige Arbeit des Bürgers so angeboten hat. Ja, und irgendwie hast du ja den ideologischen Niederschlag von diesen ökonomischen Verhältnissen zu Gehör gebracht, oder? In Form von Kant und Hegel und Rousseau? Nee, Hegel komme ich nicht so. Nee. Ja, also was sich ja analogisieren lässt, und das, da wiederhole ich mich jetzt an, glaube ich, ist, und deswegen fand ich den Einsatz von der Roswitha immer so gut, mit, wenn sie sagt, ich kann nicht die ganze Zeit, wenn ich die ganze Zeit auf die Selbsttätigkeit des Kapitals starre, die da ist, das sagt sie ja auch, ne? Dann gibt es keinen Platz für das Geschlecht, das kommt nicht vor. Und das muss man sozusagen angreifen, und deswegen habe ich versucht, das mit dem Kaninchen und der Schlange zu sagen. Also auf der einen Seite starre ich jetzt erstmal mit, es gibt die formale Vergesellschaftung ist objektiv frauenlos, das ist so. Gibt sich so, also Koschka hat es ja auch zitiert, ein logisch notwendiges Ableitungsverhältnis ist da nicht festzustellen, gerade wegen der Selbsttätigkeit, sowohl von Kapital als auch der Selbstbezüglichkeit des Subjekts. Kann man sagen, dass die Reproduktion logisch notwendig feststellbar ist? Schon, oder? Nee, würde ich auch nicht sagen. Außer vielleicht da, wo, also das wird natürlich, gibt schon einen Platz im bürgerlichen Denken, wo das verhandelt wird, aber das ist nicht Philosophie, das ist nicht ökonomische Theorie, das ist Literatur. Was? Literatur. Die Literatur wimmelt von Frauenfiguren. Es ist absolut unmöglich, ein literarisches Werk sozusagen sich zu denken ohne Geschlechterverhältnis. Die Sylvia Bowenschen hat, glaube ich, diesen Satz gehabt, die Literatur ist der Ort, oder war das die Genevieve Fraisse? Vergessen, die Literatur ist der Ort, wo der Bürger das Geschlechterverhältnis verhandelt. Das ist ein guter Satz. Außer bei Tim und Struppi. Dann sind es die Comics auch. Wieder kommt Frauen drin vor? Nee, komm nicht. Ja. Was ich mich ja gefragt habe, ist, wenn das Ganze, also wenn es ein Wissen davon gibt, dass es diese Herstellung, dass diese Herstellung auf Gewalt basiert, die man dauernd versucht zu verschleiern. Ja. Woher kommt diese Motivation der Verschleierung? Also wieso ist es so schwierig zu sagen, es gibt diese Gewalt und wir machen die und das ist das Ergebnis davon und wir wollen das so? Weil offensichtlich will man das ja so, sonst wird man es ja nicht tun, quasi. Also wo ist da der... Naja, die bürgerliche Gesellschaft tritt ja an, diese Gewalt zu überwinden. Aber diese Gewalt in der Form gab es ja vorher gar nicht. Des sich zum Subjekt machen. Mhm. Ja. Also insofern ist ja... Ja, es gibt schon, es gibt ganz viele Passagen bei Hegel, wo das, wo klar ist, der weiß da was. Also der weiß was, es gibt Passagen aus der Phänomenologie, wo er sagt, der Bezug des Subjekts auf sein Objekt ist wie... als würde man die Wirklichkeit mit Spießen und Stangen traktieren. Und es gibt auch so Wendungen, wo er sagt, man muss sich dem Allgemeinen gemäß machen, sowas. Ja, aber sozusagen im Endeffekt bleibt das in der hegelischen Konstruktion ja dann, löst sich das auf in die allgemeine Bewegung des Weltgeistes, ja, in fröhliche Identität, die auch angestrebt werden soll. Und da wird halt dann über die Schädelstätte des Weltgeistes einmal drüber marschiert, um dann sozusagen Auflösung im Weltgeist zu erreichen. Und dann plötzlich sozusagen ist das, was, wo man sagen könnte, das ist aber hier irgendwie ein bisschen kritisch, ist dann verschwunden im Großen und Ganzen. Aber ist das dann eine ästhetische Frage? Also, keine Ahnung, ist eine Frage der Ästhetik, dass diese Gewalt so nicht auftauchen darf? Ich glaube, das hält man nicht aus. Also jetzt mal so ja, vom individuellen Werdegang. Ja, die ganze Zeit. Also man hält es ja. Also ich weiß nicht genau, wie ich sagen soll, aber man hält es ja die ganze Zeit aus. Ist ja nicht so, dass da die Gewalt ist. Ja, aber nicht präsent. Nee, das ist nicht präsent. So. Mhm. Aber hat es nicht auch mit dieser selbst schöpferischen Freiheit begründet, die ja auch nicht auf Gewalt ruhen kann? Ja. Also ist irgendwie das meinte ich mit der bürgerlichen Gesellschaft, tritt ja an, um die Gewalt zu überwinden. Also das Freiheitsversprechen liegt ja darin, dass liegt in der Selbstbestimmung. Und Selbstbestimmung wäre keine, wenn man wüsste, dass es halt ein Gewaltverhältnis ist. Ja, irgendwie sowas, ja. Mhm. Aber in psychoanalytisch oder sowas kann ich dir das nicht machen, ja. Das läuft vielleicht drauf raus, deine Frage. Weiß ich nicht, ja. Aber ja, okay. Carina, hast du eine Idee zu dieser Geschichtslosigkeit, die du quasi dem bürgerlichen, gleich männlichen Subjekt assistiert hast und mit der bürgerlichen Gesellschaft parallel gesetzt hast, zu was du, glaube ich, mal an anderer Stelle gesagt hast, dass Weiblichkeit respektive Feminismus keine Geschichte kennt. Also sozusagen, weil ich hatte so einen Eindruck von, ne, wir gemeinhin im Feminismus kritisieren immer so, dass Geschichte männliche Geschichte ist, aber wenn quasi männliche Geschichte auch keine Geschichte hat, so, wo kämen sie denn her, wenn es sie gäbe? Ich glaube, das vermischt zwei Sachen. Wollte ich. Also beim Feminismus dachte ich, war mein erster Gedanke zu diesem, es gibt eine gewisse Schwierigkeit, Traditionen zu bilden, weil beim Beobachten von, wie sehr sich Butler in den 90ern durchgesetzt hat und alles, was an feministischer Theorie vorher war, weg war. Weg, komplett weg. Also die ganze Gleichheitsdifferenzfeminismus und dieses kleine Zwischenspiel von kritischen Theoriefeminismus, das es am Ende der 80er Jahre gegeben hat, also zumindest in der deutschen Diskussion, war mit dem Auftreten von Butler weg. Und ich habe mich gefragt, wieso hat die so, also wo ist das denn geblieben? Also sozusagen quasi im Marxismus gibt es halt so Schulenbildungen. Ne? Es entsteht irgendwas Neues und dann gibt es halt einen Strang, weiß ich nicht, das postfordistische so und so, Wertabspaltungs- oder Wertkritik und hier und da. Und es ist sozusagen alles, was irgendwie alt ist oder an älteren Schulen oder ne? Es gibt so eine Art Schulenbildung und es bleibt irgendwie immer übrig. Irgendetwas bleibt übrig. Und in der feministischen Theorie habe ich das nicht sehen können. Und dann, also das war sozusagen mein Ausgangspunkt und dann habe ich mich durch verschiedene Schleifen durchgedacht, bis ich an zu diesem Gedanken gekommen bin von, weil der feministische Gegenstand sich sozusagen nicht, also weil es diese Schwierigkeit gibt des objektiven Festmachens, gibt es auch ein Problem beim Tradieren von der Kritik daran. So, das ist das eine. Und insofern ist das sozusagen eine Geschichte der Kritik. Und das andere, glaube ich, was du meintest, ist, nicht, also ich meine natürlich männliche Geschichte, also habe ich das behauptet, dass es keine gäbe? Also, das ist ja meine Frage, ob es überhaupt einen gibt. Also, ja, du hast nicht klar, gesagt, also, dass es keine gibt. Du hast gesagt, sozusagen die bürgerliche Gesellschaft quasi macht alles vor ihr vergessen. Ah, so, ja. Mhm. Naja, auf eine, nicht vergessen, sondern ich würde sagen, auf so eine spezifische Art und Weise, dass der Bürger sich hinstellen kann und sagen kann, alles, was vor mir war, hat zu mir hingeführt und nach mir wird es nichts anderes geben. Also irgendwie alles sozusagen läuft auf die bürgerliche Gesellschaft zu, also von ne, das Wikipedia-Gravitationsgesetz. Alles hat es schon bei den Griechen oder den Römern gegeben. Mhm. Alles, ja. Oder sonst wo. Und das liegt daran, dass die so eine Vorform bürgerlicher Gesellschaft hatten? Ja, ich glaube, dass halt von der bürgerlichen Gesellschaft aus alles wie eine Vorform aussieht. Also wie ein einziger, sozusagen, es wird halt immer was Bekanntes entdeckt. Und auch in denselben Kategorien immer wahrgenommen. Also so wie Geschlechterverhältnis gab es auch schon in der Steinzeit. Und ist das nicht eigentlich Geschichte dann? Das ist Geschichte, genau. Das ist sozusagen richtige Geschichte. Ja. Ja, aber sozusagen gibt es irgendeine andere Geschichte? Naja, die der Gewalt, würde ich sagen, ja. Die Frage wäre ja, ob diese Schwierigkeiten, die dein, jetzt der zweite Beitrag zum Kreis ist, ne, also die Dinge festzumachen, ob diese Schwierigkeit nicht auch eine Geschichte hat. Also ich fand jetzt schon auffällig, dass eigentlich in beiden Vorträgen keine Geschichte vorkam. Also bei dir war das ja sogar sozusagen bewusst so ein reflektierter Anachronismus, dann irgendwie diesen Sprung zurückzumachen zum Philosophen des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Und ich würde ja schon so im Hintergrund dieses Abends so ein bisschen umschwappt, so eine Diskussion über Nivellierungstendenzen und gibt es also irgendwie eine beobachtbare Tendenz, dass sich diese abstrakte Egalität der bürgerlichen Gesellschaft auch tatsächlich irgendwie konkret realisiert im Verlauf der Geschichte? Würde ich ja jetzt nach euren Vorträgen also erstmal feststellen, sie waren beide sehr geschichtsfrei. Also es war jetzt, ne, obwohl gesagt wurde, ja, man kann da nichts allgemein theoretisieren oder so, habt ihr eigentlich genau das versucht. Und zum Stichwort irgendwie historischer Wandel dieser Konstellation habe ich jetzt nichts gehört, also bei beiden nicht. Und es wäre ja mit Blick auf so eine Frage, geht man von einer unverrückbaren Verschränkung von Wert und Patriarchat aus, also zumal ich auch Patriarchat nochmal einen sehr, sehr weitgehenden Begriff da finde. Das ist ja nochmal, finde ich, ein viel weitergehender Begriff, als irgendwie von einem System der Geschlechterdifferenzen oder der sexistischen Kodierung oder so zu reden. Und also geht man eben von so einer systematischen Verschränktheit aus, wie es eben hier offenbar von euch beiden jetzt mutierte Roswitha Scholz tut, oder braucht man eher das Gegenteil? Und da, denke ich, kommt man eben nicht drum herum, dann doch auch mal stärker den historischen Verlauf zu reflektieren. Und das hat mich jetzt gewundert. Und ich würde jetzt zu deinem zweiten Beitrag würde ich sagen, einfach mal spekulieren, also dass eine feministische Kritikerin 1950 weniger mit dieser Schwierigkeit zu kämpfen hätte, als du das jetzt versucht hast darzustellen. Mhm. Also weil Dinge einfach auch viel klarer in Rechtsform gegossen waren, weil zig Facetten des Geschlechterverhältnisses ja viel unübersehbarer und also wo sich so Fragen von, ja, ist das jetzt nur für mich individuell oder gilt das allgemein für die Frauen, so Fragen haben sich ja, glaube ich, in bestimmten Konstellationen viel, viel weniger gestellt. Und das wäre also sozusagen mein immanentes Ansetzen an meinen Ausführungen, um doch nochmal diesen Gedanken einer schleichenden Erosion klassisch patriarchaler Strukturen vielleicht doch nochmal stark zu machen. Also, ja, du hast recht, also es gibt keine... Ich habe sozusagen nicht darüber geredet, was der Unterschied zwischen sozusagen diesen oder andersrum. Also es gibt einen Grund, wieso ich das so mache an diesen Aufklärungsleuten, weil also abgesehen von Ideen von hier sozusagen entstehen die allgemeinen Kategorien und so weiter, deren sozusagen Formen sich durch die Dialektik der Aufklärung hindurch mehr oder weniger erhalten oder sich verändern, Und dass der, warum ich die so interessant finde, ist, weil die zum Beispiel, und da gibt es natürlich eine Geschichte, weil die machen Geschlechterdifferenz zum Beispiel nicht am Körper fest. Deswegen war mir das auch, also alle diese Zitate, die ich gebracht habe zum Thema Arbeitskraft und habe insistiert, dass es hier um geistige Arbeit geht. Die Geschlechterdifferenz im 18. Jahrhundert ist gegeben, ist als Gewissheit gegeben, aber sie wird nicht am Körper festgemacht. Es gibt zum Beispiel so ein Humboldt-Zwischenüberschrift mal gefunden, die Geschlechterdifferenz und ihr Einfluss auf die organische Natur, also nicht umgekehrt. Und dieses, woran sich Geschlecht wie festmacht, das verändert sich massiv. Und es ist interessant, das da zu machen, weil sich das richtet gegen Vorstellungen von Geschlecht, hätte sich immer schon aus dem Körper abgeleitet. Aber im Bürgertum, also in der Aufklärung ist das tatsächlich nicht so, sondern da ist es eine Frage sozusagen, in welcher Art und Weise, wie sich Vernunft beherrschend auf ihre Gegenstände richtet oder nicht, daran macht sich die Geschlechterdifferenz fest. Und das verändert sich und man könnte das sozusagen tatsächlich durchverfolgen. Ich habe das irgendwo anders mal versucht, als ich probiert habe zu erklären, was denn dann eigentlich Butler für eine Geschlechterdifferenz vorfindet, woran die sich festmacht, weil da wird dann plötzlich von Gebärfähigkeit geredet. Und wo diese Gebärfähigkeit hat eine Geschichte, dass sich sozusagen das Geschlecht in die Körper einschreibt, in einer Art und Weise, ja, nimmt man was Ende des 19. Jahrhunderts oder Anfang des 20. ein gutes Beispiel. Und da merkt man ganz deutlich, dass sich zum Beispiel dieser galante Ton, von dem ich geredet habe, dass Kant den hat, oder dieses Diderot-Zitat mit den Schmetterlingsflügeln und so weiter, das ändert sich und da wird der Ton bösartig. Und also es gibt sozusagen dieser Galanterieton verschwindet und das Weib wird schwachsinnig. Also es gibt die Hysterie und die an der Gebärmutter festgemacht wird. Und Gebärfähigkeit überhaupt, glaube ich, ist sozusagen eher das würde ich dann festmachen. Ich glaube, das ist ein postfaschistisches Produkt, dass sich daran die Geschlechterdifferenz festmacht. Also insofern, es gibt eine Geschichte, eine Geschichte, die würde ich so beschreiben, des Bewusstseins von der Differenz. Oder die Art und Weise, wie sie verhandelt wird und woran sie verhandelt wird. So. Es gibt aber, glaube ich, etwas, was tatsächlich gleich bleibt. Und das ist, wenn man dein Beispiel von 1950 genommen, die verschiedensten feministischen Ansätze, so wenig sie miteinander zu tun zu haben scheinen, also nehmen wir irgendwie, so ein 80er-Jahre-Müttermanifest der Grünen oder so weiter und einen dekonstruktiven Ansatz von heute, haben schon eine Sache gemeinsam und ich glaube, diese Gemeinsamkeit rechtfertigt, von dem Feminismus zu sprechen, auch wenn das eine ganz, ganz dünne Gemeinsamkeit ist, nämlich dauernd dieses immer wieder überhaupt einen Gegenstand behaupten, für die individuellen Frauen immer wieder neu zu zeigen oder zu belegen oder zu beweisen, dass sie auch können. Ja. Diese Bewegung ist, glaube ich, eine, die tatsächlich zwischen 1950 und jetzt genau die gleiche ist. Und auch jede individuelle Frau kennt diese Bewegung, glaube ich. Insofern gibt's da was, was gleich bleibt, ja. Und man kann das natürlich auch, aber das Zweite, wo ist da die Geschichte? Natürlich hat auch diese Subjektform eine Geschichte. Also die sieht natürlich dann, der Bürger, der irgendwie zum Beispiel nach dem Ersten Weltkrieg dasteht und oder auf diese Erfahrung verarbeitet und plötzlich sozusagen sich nicht mehr im Zentrum der Welt erfährt, also da dieses ganze Abfeiern des autonomen Subjekts, dieses Selbstbewusstsein, ist ja irgendwann sozusagen schwer angekratzt. Und da und ich glaube aber, dass alle diese Theorien, die dann Anfang des 20. Jahrhunderts entstehen, die dann sozusagen über mehrere Vermittlungsschritte, zum Beispiel dann später im Poststrukturalismus reflektiert werden, dass man da sagen kann, natürlich, da gibt es einen Niedergang des Subjekts, da gibt es ein Tod des Subjekts in diesem aufklärerischen Sinne, aber das ist gleichzeitig eine Wiederauferstehung, sozusagen im neuen Gewand. Also ich, man kann, glaube ich, da schon, man kann da zeigen, man kann auch Subjektgeschichte machen. Ich will das jetzt nicht so weiter ausführen. Ne? Nur mein Punkt, also man kann auch diese Subjektform auseinander, also sozusagen geschichtlich der nachgehen. Und dann gucken, wie sehr sie noch was mit dem aufklärerischen Subjekt zu tun hat. Aber ich glaube grundsätzlich, dass diese Konstellation von Subjekt und Ausschluss und Vergessen machen eine super aktuelle ist. Und ich glaube, wenn man diese alten Texte liest, wenn man zum Beispiel dieses Olympe de Gouges-Papier liest oder da Mary Wollstonecraft, 200 Jahre alt, ja. Und das wirkt aber nicht so, als also das ist immer noch interessant. Und dieser Effekt sozusagen, glaube ich, zeigt, dass es da eine Kontinuität gibt. Ich wollte jetzt auch mal sagen, dass erstaunlicherweise ist es in diesen älteren Schriften auch nämlich immer so, dass die Frauen sagen, oder manchmal auch Männer, die sich damit beschäftigen, also bei Simone de Beauvoir kommt es, bei Adorno kommt es auch und bei also vielen Texten aus den 60er, wo sie dann schon sagen, naja, eigentlich ist ja die Gleichberechtigung schon erreicht. Also so fängt die zweite Frauenbewegung an. Was uns heute als das ist doch offensichtlich, dass das damals irgendwie gar nicht so war. Es schien denen überhaupt nicht offensichtlich, sondern mussten das tatsächlich immer wieder sagen, nee, die Gleichberechtigung ist nicht erreicht aus dem und dem Grund und wir haben irgendwie, wir müssen doch noch irgendwie weiterkämpfen und also, ja. Das finde ich, also find ich im Rückblick immer ein bisschen erstaunlich, wenn ich diese Texte lese. Ja. Weil aus deren Perspektive ist ja sozusagen alles, was die erste Frauenbewegung gefordert hat, war ja durchgesetzt. Ja, ja. Also Wahlrecht, Eigentum. Ja. Obwohl es da ja auch Forderungen gibt. Ich müsste gerade an so einen so einen autobiografischen Schnipsel von Luise Otto-Peters war das, glaube ich, denken, wo sie so beschreibt, wie sie in der Gartenlaube saß und Hegel gelesen hat. Und so, also sie hat sich halt dahin verzogen, weil im Haus hätte sie halt lauter blöde Kommentare bekommen und jetzt mach doch mal was Vernünftiges, was halt Mädchen machen, also Klavier spielen oder geh mal der Mutter zur Hand. Und sie beschreibt das halt so, dass sie das halt so krass durchsetzen musste, dass sie Hegel lesen mag und dass es wichtig ist, Hegel zu lesen und dass sie das auch kann, Hegel zu lesen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der vielleicht nicht so durchgesetzt ist. Ja, gerade bei Hegel. Gerade bei Hegel. Ich weiß nicht, ob die weiter immer durchgesetzt werden muss, aber dass ihre Sozialisationsgeschichte anders verlaufen ist als die ihres angenommenen Bruders beim Hegel-Lesen. Ja. Das glaube ich. Ja, ich glaube auch, dass das, wie du es auch beschreibst und wie du es beschrieben hast, dass es halt auch in jeder weiblichen Biografie sich wiederholt, dass es diesen Punkt geben muss, also wenn man halt Feministin wird, so dieses, es ist doch eigentlich alles so, wie es sein sollte, aber irgendwie ja doch nicht. Also irgendwie gibt's diese Brüche, die irgendwie schwer fassbar sind. Irgendwie sind da Hindernisse da, die sich total schwer eingrenzen lassen. Und das ist, ja. Einfach da. Das ist jetzt nicht vielleicht dann doch zu viel gesagt, was ich aus deinem Vortrag rausgehört habe. Dass wir uns quasi völlig von der Empirie verabschieden sollten. Also zum Beispiel zu dem, was eben gesagt wurde, es gab ja einfach Zeiten, wo deutschlandweit auch schon, wenn man, je nachdem, wie man das jetzt historisch betrachtet, aber zu kapitalistischen Zeiten, wo deutschlandweit vielleicht ein Dutzend Frauen an Universitäten waren und es zum Beispiel jetzt eine empirische Ziffer, die ja doch, denke ich, eine gewisse Bedeutung hat im Vergleich. Ja, deswegen sitzen wir zum Beispiel hier. Ja, also, deswegen. Also ich sehe da auch die Schwierigkeiten, oder das hast du an manchen Stellen, fand ich ganz interessant, eben für mich auch nochmal verdeutlicht, dass es halt Dimensionen gibt dieser Geschlechterdifferenz, die sich eben gerade nicht einfach nur empirisch oder wenn dann vielleicht qualitativ nochmal so fassen lassen, aber jetzt zu sagen, ja, das kann man nicht so richtig fassen. Manchmal. Zum Beispiel, dass man als ein Teil der Gesellschaft weniger Chancen auf Bildung hat oder auf einen selbstbestimmten Weg. Natürlich gibt es da auch gewisse empirische Daten. Okay. Nee, weißt du, manchmal ist es auch umgekehrt so. Dann jede Frau, habe ich mir irgendwann mal gedacht, fühlt sich freier als die eigene Mutter. Erst recht als die eigene Großmutter. Also in jedem individuellen Dings gibt es sowas wie, ja, aber mir geht's besser und meine Mutter hat noch oder meine Großmutter hat noch oder sowas. Meine war Feministin in den 70ern. Ja, also es ist irgendwie, gut, sie musste Jeans tragen, durchsetzen, aber sonst. Also, und da dagegen, lustigerweise, kann man dann die Statistik halten und sagen, naja, Gender Pay Gap zum Beispiel. Und gut, wenn da jemand dann sagt, aber hier andere Statistik, wobei ich glaube, da gibt es nicht wirklich ein Gegenargument, aber also, was heißt von der Empirie verabschieden? Das hat sich ja, ich glaube nicht, dass wir uns so angehört haben, wie nichts hat sich geändert, es hat keinen Fortschritt gegeben oder sowas in der Art, sondern es geht ja darum, das, was ist, zu versuchen zu erklären. Ne? Und ich finde, man muss halt aufpassen, dass man den Gegenstand nicht mystifiziert. Also im Sinne von, es gibt dieses geschichtslose Prinzip, das ist irgendwie da und wir können es aber nicht genau empirisch fassen, sozusagen. Und jede das könnte man natürlich also bei jedem Gegenstand sagen. Ja, aber ich... Ich weiß nicht, also ich fühle mich so wenig angesprochen beim Thema Mystifizieren der Geschlechterdifferenz, wenn man irgendwie gleichzeitig, ich erinnere mich, Andrea hat in ihrem Buch so ein Beispiel gemacht, in einem deiner Artikel, in diesem einen Buch, warum Männer nicht kochen und Frauen nicht einparken können oder sowas. Du hast doch dauernd solche, du brauchst doch nur einen Film angucken und dann weißt du, wo das Mystifizieren der Geschlechterdifferenz stattfindet. Na? Also, oder sozusagen, oder... Ja, naja, die Kritik geht dann her und sagt, wieso sieht das so aus, wieso wird unglaublich viel Geld in biologische oder genetische Forschung investiert, die ohnehin immer nur das Gleiche sozusagen, also zum Beispiel die Existenz der Differenz auf verschiedenen Ebenen feststellt und beweist. Also wieso, wenn ich auf der einen Seite sozusagen, ja, also nehmen wir die Empirie, wenn ich auf der einen Seite eine Bundeskanzlerin habe, ja, und offensichtlich taugt das aber nicht als definitiver, endgültiger Beweis, dass Frauen alle können, fertig, und zwar bis nach oben können, ja. Und ich habe daneben aber die ganze Zeit alle Filme, alle Musik, alle Kulturprodukte und so weiter und so fort, dann sehe ich offensichtlich, dass der Mythos sich von der Empirie nicht beeindrucken lässt. Überhaupt nicht. Absolut nicht. Hartnäckig. Also das habe ich auch versucht mit diesem Beispiel zu bringen, dass halt ja auch eine klassisch patriarchale Arbeitsteilung in einer heterosexuellen Beziehung längst nicht mehr so funktioniert, wie das Filme zeigen, das alles Mögliche zeigt und trotzdem gibt es halt die Sehnsucht danach und trotzdem ist das irgendwie komischerweise ein Lebensziel von ganz vielen Leuten, auch wenn das mit der Empirie nicht übereinstimmt, mit der eigenen Erfahrung nicht übereinstimmt. Also es ist einfach da und reproduziert sich. Ja. Auf mystische Weise vielleicht, aber das tut's. Und ich würde auch nicht sagen, dass man auf Empirie verzichten sollte, überhaupt nicht. Also es ist halt nur relativ schwer, Statistiken von 12% Frauen an Universitäten oder die 12 Frauen damals und heute, 54% aller Studierenden sind weiblich oder so, gegeneinander zu hauen. Das ist ja auch ein bisschen die Frage, womit ist das verknüpft oder was erreicht eine studierende Frau? Und damals war das halt quasi ein revolutionärer Akt. Und es war hat von der unglaublichen Stärke der jeweiligen Frau gesprochen, das gegen alle Widerstände durchzusetzen, an die Uni zu gehen. Heute ist es total normal. Und ich glaube, da muss man dann so ein bisschen gucken, wohin führt halt das Universitätsstudium. Führt es so ein bisschen wie bei Sophie dadurch, dass die Frau hingeht und irgendwie sieht, ja, sie kann das halt verstehen und dann wird sie halt, was weiß ich, aber in den seltensten Fällen wird sie halt eine schwerreiche Forscherin oder eine einflussreiche Professorin oder so. Also da sehen die Statistiken halt wieder ganz anders aus. Also da Statistiken gegeneinander ins Feld zu führen, ist halt relativ schwierig. So. Ja gut, schwierig ist das ja oft, klar. Aber ich hatte es eben so verstanden, dass zumindest du, weil vielleicht auch ihr beide, euch von einem empirischen Zugang also das eher ablehnt. Nein, überhaupt nicht. Also da spricht ja schon dieses Feminismus muss von der eigenen Erfahrung ausgehen. Also die Empirie, jedes weiblichen Lebens fließt in den feministischen Tatendrang ein. Also da ist, glaube ich, immer total viel Empirie drin. Katja? Ich hatte noch eine Frage. Du hattest vorhin, Koschka, sowas gesagt wie also jedenfalls hatte ich so verstanden, das war nicht so eine dezidierte Wertung bei dir, dass sich Care als Beruf unterscheidet von Reproduktionsarbeit zu Hause. Und dann hast du, glaube ich, in deiner Erläuterung sowas wie dreimal das Wort frei gesagt. Die Frau kann sich als Arbeitnehmerin frei entscheiden, wo sie arbeitet sozusagen, und sie ist in keinem direkten Abhängigkeitsverhältnis zu ihrem Arbeitgeber. Und doppelt freie Lohnarbeiterin, da ist auch schon zweimal genau. frei. Und also deswegen wollte ich nochmal nach Freiheit fragen. Also, weil für mich klang das so, als wäre sozusagen für die Frau die Reproduktionssphäre halt quasi die Zwangssphäre, aus der sie in die doppelfreie Lohnarbeit sozusagen als freie Sphäre sozusagen Zugang hat, wenn sie Zugang hat. Und ob sich das eventuell unterscheidet von einer männlichen Freiheit, die so, also ich weiß nicht genau, ob ich dann zu stark sozusagen das schon mit einer Arbeitskritik zusammen denke, dass sozusagen beim Mann die Sphäre der Arbeit dann Zwang wäre und quasi der Bereich, wo er sich reproduziert oder reproduziert wird, sozusagen der Bereich der Freiheit ist. Und für die Frau quasi der Bereich der Freiheit ist, der, den wir normalerweise gewöhnt sind, unter Zwang zu kritisieren. Ich wollte erst lebhaft Nein sagen, aber ja, vielleicht stimmt das sogar ein bisschen. Also mir fehlen gerade so ein, es ist schon, glaube ich, relativ viele Berichte von Frauen gibt, auch gerade die so irgendwie in Hausfrau waren, dass die immer so mega Bock auch auf Arbeiten haben. Und das glaube ich schon als sowas total, jetzt mache ich mal was anderes und so ein bisschen kulturell und so. Und das glaube ich schon als so eine Art von Freiheit empfinde, die ich auch so ein bisschen verrückt finde. Das stimmt, dass das gibt, aber so positiv war es, glaube ich, gar nicht gemeint. Ich wollte eigentlich nur darauf abheben, auf dieses, dass sie dann frei ist von diesem ganzen reproduktiven Rattenschwanz und diesem schwammigen und uferlosen und zeitlosen, was so Reproduktionsarbeit hat und an sich hat und halt diesen diese Anforderung, das aus Liebe zu erledigen. Aber da kommt natürlich auch wieder die Arbeitskritik, müsste da eigentlich auch reinkommen, dass man ja dann doch wieder so eine Identifizierung mit dem Job hat oder so. Aber vielleicht kann die relativ doch, also relativ zu diesem Liebesdienst doch als Freiheit empfunden werden. Ich weiß nicht. Theoretisch vielleicht. Oder was meinst du? Ja, der Gedanke kam ja von dem, was du gesagt hast, er schien mir gerade einleuchten, weil es auch erklären würde sozusagen, warum dieses, also imaginierte Reich der Freiheit im Privaten sozusagen männlich funktioniert und weiblich, ja, da irgendwas total hakt. So. Also ja. Auch mit super Arbeiten gehen, eventuell auch im super bezahlten Job, so. Naja, aber ich denke schon, dass dieses Arbeiten gehen und ökonomisch auf eigenen Beinen zu stehen, dass es halt unabdingbar ist nach wie vor irgendwie für so eine irgendeine Vorstellung von weiblicher Emanzipation. Ja, das vielleicht doch einfach nur das ist. Ich wollte nochmal zu Bibi auch was sagen, dass es die Frage ist, ob diese Studien halt verfügbar sind und überhaupt erhoben werden. Und wenn man sie dann findet und so weiter, also ob das auch Interesse daran gibt. Also ich bin neulich auf so eine Studie von einer britischen Journalistin gestoßen, die hat in Großbritannien untersucht, dass ganz einfache Basisprodukte, die Männer und Frauen gleich, also beide benutzen, aber für Frauen viel teurer sind. Und dann hat sie weiter überlegt, so wie, naja, okay, es gibt irgendwie den Unterschied in der Lohn. Auszahlung und dann muss man auch noch am Supermarkt an der Kasse mehr hinlegen. Und eigentlich ist so, dass die ökonomische Freiheit, die ja sowas ist wie, dann kann man irgendwas machen oder man kann eine Schule gründen oder was weiß ich, also man kann Ideen verwirklichen, dass das dann halt so doppelt beschnitten wird. Und ich glaube, das ist halt so nicht nur auf der Erfahrungsebene, aber was heißt das dann? Und das ist halt so was, zu sagen, was an Potenzialität nicht ausgelegt oder nicht verwirklicht wird, was in Zeit und an Geld ungleich verteilt ist, dass sich das halt auch einfach so schwer messen lässt. Und so schwer empirisch bestimmen lässt. als immer dieses, was wäre, wenn, oder so, dass man, ich glaube,